In Abuja von Nigeria gab es jüngst einen Vortrag des Teilnehmers an dem afrikanischen Soziologie-Symposium über die Souveränität und Entwicklung von Afrika in Südafrika. Zugegen waren dabei die Persönlichkeiten des nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, der Zuze-Philosophie-Studentengruppe und Abuja-Universität sowie die Massen in Nigeria.